sehen damit in diesem Kampf ein Element des Aufbaus alles Lebenden und Lebendigen überhaupt. Wir erkennen das in der primitiven Natur. Wir wissen, dass wenn der Kampf der Tiere untereinander plötzlich ein Ende fände, dass dann die Tiere selbst allmählich an einer Unterauslese zugrunde gehen müssten. Wir wissen, dass dieser Kampf immer nur den Schwächeren beseitigt, den Stärkeren aber noch mehr stärkt, ihn noch härter macht und dass damit die einzelnen Lebewesen erst befähigt werden, auf lange Zeit hingesehen, eine Vorwärtsentwicklung durchzumachen.